Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 15. Hallo, hallo und nochmals hallo. Ich hoffe, du hast einen wunderbaren Morgen. Schau mal, was Paulus sonst noch sagt. Was auch immer barmherzig ist. Wenn du Gott nur als einen sehr barmherzigen Gott sehen würdest und deine Gedanken darauf ausrichten würdest, hättest du vielleicht eine bessere Beziehung zu ihm? Wie kannst du eine wirklich innige Beziehung zu jemandem haben, von dem du nicht überzeugt bist, dass er barmherzig ist? Ich sage dir, wie. Gar nicht. Du kannst keine enge Beziehung zu Gott haben, wenn du nicht glaubst, dass er barmherzig ist. Lass uns jetzt ein bisschen über dich und mich reden. Was ist mit den Menschen, die uns verletzen? Was ist mit den Menschen, die nicht nett zu uns sind? Wir denken an Rache. Wir denken daran, dass wir Opfer sind. Wir denken daran, wie schrecklich sie sich verhalten haben. So füllen wir unser Herz mit Gedanken, die das Gegenteil von Barmherzigkeit sind. Ah, die haben nichts Gutes verdient. Ich werde ihnen nichts Gutes geben. Was würde also passieren, wenn du dich einfach dafür entscheiden würdest, der Bibel zu gehorchen? Du würdest dich für Gedanken der Barmherzigkeit gegenüber diesen Menschen entscheiden. Ist das nicht unfassbar? Sieh mal, jemand ärgert dich und was passiert dann natürlich als erstes? Du bekommst schlechte Gedanken über diese Menschen in dein Herz. Ja, das ist ganz natürlich. Die Frage ist nicht, welche Gedanken dir kommen. Die Frage ist, welche Gedanken du immer wieder wählst, um bei ihnen zu verweilen. Du hast es in der Hand, deine Gedanken zu stoppen und andere Gedanken zu wählen. Anstatt also schlechte Gedanken über die Menschen zu denken, die dich verletzt haben, denke so und richte die Gedanken darauf aus. Denke, Herr, sie haben nichts Nettes von mir verdient und ich verdiene auch nichts Gutes von dir. Oh, du warst so freundlich und barmherzig zu mir, ich danke dir so sehr. Genau das werde ich auch mit den Leuten machen, die nicht nett zu mir waren. Jetzt überlegst du dir, wie du barmherzig sein kannst. Nein, Reinhard, du bist verrückt. Ich werde nicht damit anfangen, Leuten, die gemein zu mir waren, etwas Nettes zu geben oder zu tun. Nun, dann bleib in deinem Gefängnis, wenn du willst. Ich werde niemanden dazu zwingen, das Gefängnis zu verlassen, wenn er es nicht will. Aber ich sage dir, wenn du dich entscheidest, diesen Bibelvers zu befolgen und sagst, ich entscheide mich lieber, in Gedanken der Barmherzigkeit zu verweilen, als in Gedanken der Rache, des Zorns und der Verletzung, dann wirst du sehen, wie gut dir das tut und wie du Beziehungen wiederherstellen kannst. Weißt du, was mir geholfen hat, als es mir schwer fiel, Menschen, die mich verletzt haben, wirklich zu vergeben? Ich habe Folgendes getan. Ich habe über mich selbst nachgedacht und überlegt, wo ich es verdient hätte, zu sein. Und dann fange ich an zu denken, wie barmherzig mein Gott zu mir ist. Und dann fange ich an, mir Gedanken zu machen, wie ich diesen Menschen gegenüber barmherzig sein kann. Und wie ich mir wünsche, dass sie den barmherzigen Gott erfahren. Also habe ich angefangen, für diese Menschen zu beten. Weißt du, wie unzählig viele Selbstmitleidsgebete Christen gebetet haben? O Herr, mein Leben ist so schwer, sieh dir die Feinde an, wie sie mich behandeln, bitte hilf mir. Anstatt so zu beten, Herr, wie barmherzig bist du in all den Jahren zu mir gewesen. Das kann ich nur schwer begreifen. Mein Herz wünscht sich, dass diese Menschen, die nicht barmherzig und freundlich und gut zu mir waren, deine Barmherzigkeit erfahren. Mein Herz wünscht sich, dass diese Menschen von dem barmherzigen Gott beeinflusst werden. Lass deinen kreativen Heiligen Geist mir kreative Ideen geben, wie ich diesen Menschen gegenüber Barmherzigkeit zeigen kann. Du schaffst dir deinen eigenen Himmel oder deine eigene Hölle durch die Gedanken, die du denkst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir gefällt der Himmel auf Erden viel besser als die Hölle auf Erden. Fang also an, Gedanken der Barmherzigkeit zu denken. Morgen machen wir weiter.